Wie nennt man die Engel, die für immer aus dem Himmel ausgeschlossen und zur Hölle verdammt wurden? Die Engel, die für immer aus dem Himmel ausgeschlossen und zur Hölle verdammt wurden, nennt man Teufel, und ihr Oberhaupt heißt Luzifer oder Satan. Ja. Satan, Diabolus, der Durcheinanderbringer, der eben am Anfang alles durcheinander gebracht hat, indem er seiner Wesensbestimmung untreu geworden ist. Er ist immer noch der größte aller Engel. Wenn er sich für Gott entschieden hätte, so wie die größere Zahl der Engel, aber nein, er als Höchster, allen voran, kann man sagen, es ist ein schlechtes Beispiel gegeben, aber gesündigt und führt jetzt die höllischen Geister, die Teufel, an.